Wir begrüßen Sie nun, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Hörspielabend. Heute bringen wir in einer deutschen Erstsendung ein Hörspiel von Ingmar Bergman, der sich neben seiner Film- und Theaterarbeit auch immer wieder mit der Kunstform des Mediums Radio, dem Hörspiel, beschäftigt hat, und zwar sowohl als Autor als auch als Regisseur. Sein jüngstes Hörspiel, 1989 entstanden, ist ein Monolog einer Frau aus großbürgerlichem Hause und trägt den Titel »Eine Seelenangelegenheit«. Es wurde von Renate Bleibtreu aus dem Schwedischen übersetzt. In der Rolle der Frau hören Sie Christa Berndl. Regie führte Ulrich Heising. Musik Klaus Banzner und Meredith Monk. Hören Sie nun »Eine Seelenangelegenheit« von Ingmar Bergman. Nicht aufwachen. Zieh die Gardinen wieder zu. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Mir platzt der Kopf vor Schmerz. Wie spät ist es? 22:30? Wieso haben Sie mich nicht 22:45 geweckt, Anna? Wir hatten das doch ausgemacht. Sie müssen Pünktlichkeit lernen. Nein, danke. Sparen Sie sich Ihre Ausreden. Sie sind lieb und nett, Anna, aber mit der Uhr tun Sie sich schwer. Schon gut. Hilf mir jetzt mit dem Kissen. Und das Tablett hierher. Oh Gott, mein Kopf! Den Zahnarzt muss ich absagen, Anna. Sie rufen den Zahnarzt an und sagen ihm, dass ich krank bin. Ich will nicht ungemütlich sein, aber der Kaffee ist fast kalt. Wie oft muss ich noch sagen, dass der Kaffee brühheiß sein soll? Nein, nein, keine extra Mühe. In der Küche ist doch immer so viel zu tun. Frau Hartwig kann nicht an alles denken. Noch nicht das Bad einlassen, Anna. Ich bleibe sicher noch eine Stunde im Bett. Bring mir die Kopfschmerztabletten. Du weißt, wo sie liegen. Links neben dem Glasschränkchen. Nicht so rennen, Anna. Geh leise. Man kann sich beeilen, ohne drauf loszupreschen wie ein Indianerbüffel. Ich muss 2 Tabletten nehmen, glaube ich. Gott, ist der Kaffee scheußlich. Gib mir den Handspiegel, Anna. Grauenhaft, dieser Blick in den Spiegel vor dem Zähneputzen. Doch ich scheue die bittere Wahrheit nicht. Ich bin 43. Zum Glück habe ich noch alle Zähne. Nur hinten rechts der Kleine da. Er will sich verabschieden. Die Augen. Dumm. Dumpf. Leer. Ein Anblick des Grauens. Wo habe ich die Zigaretten hingelegt? Rauchen am Morgen ist mir ein Gräuel. Aber nur so wird man wach. Gib mir Feuer, Anna, bitte, den Aschenbecher hierher. Sie sehen ja, wo er steht. Ich war ein hässliches Kind. Meine Mutter hätte mich am liebsten verleugnet. Sie war eine Schönheit. Die ganze Schulzeit war ich im Klosterinternat. Jeden Sommer bei Großmutter in Brighton. hässlich war ich. Allein. Habe viel geweint. Und plötzlich war ich schön und umschwärmt. Verwirrend war das. War das verwirrend? Ich war dieselbe und doch nicht dieselbe. Schau, ich zeige Ihnen mal was, Anna. Hier ein Bild von mir vor 20 Jahren. Ein ganz reizendes Mädchen, nicht? Ich habe mit den Männern gespielt und habe sie verachtet. Nein, das ist gelogen. Warum sage ich auf einmal Dinge, die nicht wahr sind? Nie habe ich an meinen plötzlichen Erfolg geglaubt. Das ist die Wahrheit. Oh, Anna. Mir ist heute so schwer. Ums Herz. Vielleicht will ich nicht mehr leben. Mein Pech ist... Interessiert Sie das überhaupt? Ich hatte den Eindruck, Verzeihung, das sollte kein Vorwurf sein. Mein Pech ist... Ich bin die geborene Künstlerin. Am besten wäre ich Schauspielerin geworden. Was hätte ich meinen Mitmenschen geben können? Oder vielleicht Malerin. Mein Lehrer hielt mich für ziemlich begabt, weit über dem Durchschnitt. So, jetzt habe ich den ekligen Kaffee getrunken und das Marmeladenbrot runtergewürgt. Sie können das Tablett mitnehmen, Anna. Gehen Sie zum Herrn Professor. Vermutlich sitzt er im Herrenzimmer und liest seine Zeitung. Sagen Sie meinem Herrn Gemahl, dass ich ihn unbedingt sprechen will. So schnell wie möglich. Es ist wichtig. Aber er braucht keine Angst zu haben. Es ist nichts Schlimmes. Gut, gut. Sie können gehen, Anna. Bedauerlicherweise haben wir nun nicht über Sie und Ihre Probleme gesprochen. Ich hatte das wirklich vor. Sehen Sie, was hier in meinem Notizbuch steht. Sprich mit Anna über ihre etwaigen Schwierigkeiten. Gleich morgen früh. Da wurde nichts draus. Es gehört schon ein erheblicher Überschuss an Vitalität dazu, sich mit den Problemen anderer Leute zu beschäftigen. In der Regel besitze ich diese Vitalität. Nur heute Morgen nicht. Schnell jetzt, Anna. Ich frisiere mich allein. Wenn ich mit meinem Mann gesprochen habe, nehme ich ein Bad. Mal sehen, ob ich dann aufstehe oder im Bett bleibe. Wo sind meine Pantoffeln? Oh, tiefe Qual. Oh, Verwirrtheit, Beklemmung. Entsetzliche Vormittagsstunde. Der endgültige Beweis. Weinen. Tapfer sein. Bis zuletzt. Bin ich theatralisch. Ich mache mir selber Angst. Herein, mein Liebling. Oh, Alfred. Du duftest immer so gut. Was hast du für ein schönes Halstuch? Verzeih, dass du mich in diesem entsetzlichen Zustand sehen musst. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich dachte an uns und unsere Ehe. Ach, Alfred, schon langweilst du dich. Natürlich sollen wir jetzt zum tausendsten Mal von Victorias Gefühlen reden. Nein, kannst du gar nicht. Hab ein bisschen Geduld, Alfred. Ich will von etwas sprechen, was wir nie berühren, nämlich unser intimes Liebesleben. Meine Wangen sind ganz heiß, ich geniere mich grässlich. Trotzdem meine ich, wir müssen über dies Peinliches sprechen. Es betrifft uns beide doch zutiefst. Darf nicht nur eine Angelegenheit sein, der Blindheit und Nacht überlassen. Ich setze mich auf diesen Stuhl hier, hinter deinem Rücken. Dann siehst du mich nicht. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Und du sollst sie so aufrichtig beantworten, wie du kannst. Nein, geh nicht. Alfred! Du musst erst in einer Stunde in der Universität sein. Ich habe mich erkundigt. Ich lese jetzt die erste Frage. Die ist nicht so kompliziert, ziemlich leicht zu beantworten. Also. Erste Frage. Warum betrügst du mich mit anderen Frauen? Darauf kann ich auch selber antworten. Du suchst bei anderen, was du bei deiner Frau nicht findest. Oder fliehst du vor etwas in dir, was du nicht aushältst? Zweite Frage. Sie ist sehr peinlich, muss aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb mit exemplarischer Aufrichtigkeit beantwortet werden. Zweite Frage. Warum befriedigst du deine Frau nicht mit der Hand? Warum ziehst du dich zurück, wenn ich deine Hand zu meinem Schoß lenken will? Warum bist du mir böse, wenn ich dich bitte, mir zu helfen? Ich tue doch alles für dich, das weißt du. Zu jeder Schandtat bin ich bereit, wenn du nur Spaß daran hast, das weißt du. Und du willst mir nicht einmal für ein paar kurze Augenblicke deine Hand überlassen. Bist du bei anderen Frauen auch so zurückhaltend? Ich weiß kein besseres Wort, oder? Muss ich als Einzige daliegen? Halb glücklich? Warum sagst du nichts auf meine Fragen? Wieso schweigst du und guckst mich an, als wäre ich nicht ganz normal? Jetzt traue ich mich an die dritte Frage kaum noch heran. Sie geht tiefer und ist viel wesentlicher als die beiden anderen. Dritte Frage. In früheren Jahren kamst du mehrmals in der Woche in mein Bett. Jetzt nie mehr. Einmal im Monat vielleicht. Ist unsere Ehe beendet? Bin ich dir zuwider? Was hat sich nur so verändert? Kann ich etwas tun, damit unser Verhältnis besser wird? Jetzt fange ich blöderweise an zu weinen. Das ist verkehrt. Ich wollte ganz bestimmt nicht weinen. Nicht empfindlich sein. Dich nicht mit Selbstmitleid quälen. Du musst dich ja nicht um meine Tränen kümmern. Was macht es schon, wenn ich weine? Lieber Alfred, geh nicht! Nicht gehen! Ich habe mir endlich ein Herz gefasst. Das ist doch der wichtigste Augenblick in unserem gemeinsamen Leben. Glotz mich nicht so an wie ein Idiot! Ich weiß wahrhaftig nicht, wieso ich mich so abmühe. Geh! Ich schäme mich für dich! Ich schäme mich für mich. Geh, lass mich allein. Vergiss das Ganze. Ich denke schon nicht mehr dran. Hab's vergessen. Alfred, mein Gedächtnis ist so furchtbar schlecht. Außerdem will ich nicht nachtragen. Adieu, Alfred. Ich hoffe, wir sehen uns zum Abend. Du denkst doch dran. Wir haben Gäste. Alfred, Alfred, Alfred. Alfred, Alfred. Oh, schon 11:30. Und noch immer dunkel. Der Schnee fällt ganz leise. Kalt ist es. Ich gehe wieder ins Bett. Was soll mir jetzt ein Bad? Lassen wir das. alles bleiben lassen. Ich lege mich in mein Bett. Da ist man wenigstens ein bisschen geborgen. Bin ich traurig. Ich versinke. Wie sagt doch mein Onkel Oskar immer? Das Leben hat den Wert, den man ihm beimisst. Ich versuche es doch. Ich versuche es. Gott, muss ich weinen? Ich will sterben. Ich will sterben. Blödsinn, sterben will ich nun wirklich nicht. Hab Angst vor dem Tod, besten Dank. Ich will gar nicht sterben. Denke nur dauernd an den Tod. Hallo, Patsy! Wie schön, dich wiederzusehen. Hattest du angenehme Ferien? Ihr wart sicher in Südfrankreich, wie immer. Wir führen schon den ganzen Sommer über in der Stadt ein Faulenzer-Dasein. Du musst rauskommen zu uns und dir meine Rosen ansehen. Liebe Patsy, schön bist du. Gut siehst du aus. Hast bestimmt ein paar Kilo zugelegt. Aber das steht dir. Tag, Marianne. Wir treffen uns offenbar nur auf den Empfängen in der Botschaft. Wie wär's? Lass uns doch nächste Woche abends essen gehen. Wir haben gemeinsame Interessen. Ist es nicht so? Du kannst mich ja mal anrufen, liebste Marianne. Gott, hab ich Kopfweh. Weißt du, derartige Menschenmengen halte ich kaum aus. Nur Alfred zuliebe gehe ich dahin. Er liebt ja Feiern aller Art. Ein ausgesprochen geselliger Mensch mit dem seltenen Talent, alle Welt zu bezaubern. Nicht wahr, Marianne? Oh, Sonja! Findest du den Champagner nicht auch selten ekelhaft? Der war bestimmt billig. Ich hab schon viel zu viel getrunken. Wegen der Migräne. Champagner hilft gegen Migräne. Wusstest du das nicht? Sonja, Liebling, ich weiß genau, du guckst dir die Augen aus nach deinem Liebhaber. Soll ich ihm ein kleines Zeichen geben? Nein, nein, ich bin die Diskretion in Person. Ja, versteh schon, ich soll dich für ein paar Minuten allein lassen. Sonntag rufe ich mal an. Pass gut auf dich auf, Sonja. Ah, Monsieur Doucet. So zutiefst andächtig vor einem meiner Lieblingsgemälde. Ich vergöttere ihn, den großen, unvergleichlichen Eugène Carrière. Ich verehre ihn. Ich liebe seinen Mut, seine seelische Kraft, diesen kompromisslosen Hass gegen die Gleichgültigkeit der Masse. Sein schattendurchdrungenes Helldunkel fasziniert mich. Seine Verachtung für Farbspielereien. Keiner schildert die Mutterschaft wie er. Er dringt tief in das Mysterium der Weiblichkeit. Sehen Sie nur, dieser durchsichtige Schatten, ein in sich leuchtendes Licht über dem Gesicht der Frau. In meiner Jugend habe ich Malerei studiert und Eugène Carrière aufgesucht, um von ihm Unterricht zu bekommen. Er war damals schon schwer krank. Im Frühling 1906 starb er. Ich bin zu seinem Grab gepilgert. Als junges Mädchen war ich so schwärmerisch. Ach, wo ist er denn hin, der gute Monsieur Doucet? Ich glaube, er ist entschwunden. Alfred, sag mir, mein Liebling, wirklich betrunken? Mir ist etwas sonderbar. Es kann aber auch die Erkältung sein. Heute Morgen hatte ich Fieber. Verzeihung. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Lassen Sie sich nicht stören in Ihrem Gespräch über die politische Lage. Ich für meinen Teil kann Politik nicht ausstehen. Bin sehr misstrauisch gegenüber Leuten, die von Berufs wegen Politik machen. Außerdem käme ich gar nicht auf die Idee, es zu wagen, in einer so illustren Gesellschaft meinen Mund aufzutun. Oh mein Gott. Da kommt er. Das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, ich bin nicht mehr nüchtern. Was mache ich, wenn er mich nun sieht? Wenn er nun mit mir sprechen will? Oh Gott, ist das schön. Ich muss ihn berühren. Ich muss mit ihm sprechen. Betsy, stell mich ihm vor. Du musst. Ich liebe seine Musik. Er ist der Größte neben Mozart. Patsy, lauf mir doch nicht weg. Patsy, so ein hinterhältiges Nachtgespenst. Jetzt nehme ich mein Herz in die Hand. Ich gehe zu ihm. Maestro. Richard Strauss. Es ist unfasslich, Sie zu berühren. Es ist unfasslich. Von jeher war ich davon überzeugt, in der Welt der Musik nähern wir Erdengeschöpfe uns dem Unfasslichen, Göttlichen. Jeder lebt in seinem Gefängnis, in seiner entsetzlichen Einsamkeit, von Grausamkeit umstellt. Musik ist ein Geschenk an uns, damit wir begreifen, dass es jenseits unserer irdischen Verbannung eine Wirklichkeit unendlicher Harmonie gibt. In Ihrem schönen Antlitz, Richard Strauss, sehe ich einen Widerschein ewigen Lichts. Oh Gott, ist mir schlecht. Ich verliere das Gleichgewicht. Alles dreht sich. Es wird dunkel. Ich falle in Ohnmacht. Vater, mein lieber Vater, hier sitzen tut so gut in deinem hässlichen, überladenen, unaufgeräumten Arbeitszimmer. Schön ist es hier in der Winterdämmerung. Ich höre deine Uhren. Sie ticken so bescheiden. Und du rauchst deine alte Pfeife. Alles riecht noch wie damals, als ich klein war. Wir hatten so viele Gespräche miteinander, als ich ein Kind war, nicht? Es ging uns um sehr viel, nicht? Ich meine, den Tod, das Leben, die Liebe, Gott. Sogar von der Wirklichkeit haben wir gesprochen, nur dass weder dir noch mir so recht klar war, was damit gemeint ist. Wie kommt es, dass nun alles so schwierig ist? Ununterbrochen rede ich. Die Menschen schweigen und weichen aus. Nein, ich will mich nicht beklagen. Ich habe nicht den leisesten Grund zur Klage. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich von Leere umgeben lebe. Ich fühle sie mit Träumen und Fantasien. Kannst du dir vorstellen, Vater, dass ich in den letzten 6 Jahren fast 1000 Gedichte geschrieben habe? Es hilft nur nichts. Ich schreibe und schreibe. Keiner liest. Doch, doch, doch, du liest, geliebter Vater. Bist immer so lieb. Kritisierst so verständnisvoll. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin dem Durchbruch nahe. Weißt du, Vater, in mir wohnen ungewöhnliche Kräfte, glaube ich. Wie ungenutzter Reichtum. Ich platze beinahe. Das denke ich oft und sehe zugleich, dass ich dumm bin. Eitel und hochmütig, was kann ich schon ausrichten? Was für besondere Kräfte traue ich mir zu? Schläfst du, Vater? Bist du ein bisschen eingenickt? Hast recht. Mutter? Bist du da? Nicht. Wo kann sie sein? Hallo? Nein, hier ist nicht Frau Bischof. Ich bin ihre Tochter. Ach so. Wie freundlich von Ihnen. Nein, ich will meinen Vater nicht stören. Er schreibt an seiner Predigt. Wenn Sie vielleicht ein wenig später anrufen würden. Danke. Adieu. Ja, in ein paar Stunden. So gegen 8. Adieu. Mutters Schreibtisch. Pedantische Ordnung. Staubfrei. Alles griffbereit. Tagebuch. Fotografien, Bleistifte, die grazile, kräftige Handschrift, Erziehung, Zutrauen, Wahrheit, Klugheit, niemals Zwang, Drohung, schlechtes Gewissen, kein lautes Wort, kein harter Ton. Was bist denn du für ein kleines Mädchen? Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich heiße Victoria. Bin hier bei meinen alten Eltern zu Besuch. Ich suche gerade nach meiner Mutter. Weiß nicht, wo sie ist. Wie alt bist du? 8 Jahre, könnte ich mir denken. Ich setze mich hierher und verspreche dir, dass ich kein Wort sage. Geh nicht. Nein. Sie geht. Sie legt den Finger an die Lippen. Geht leise auf Strümpfen davon. Jetzt verschwindet sie im Dämmer. Hinten im Esszimmer. Weg. Ich wollte doch nicht, dass das Leben grausam ist. Ich wollte nicht, dass das Leben zwischen den Händen zerrinnt. Mutter, endlich bist du da. Mutter. Kleine, geliebte Mutter. Was ich nun in mein Tagebuch schreiben werde, war vielleicht ein Traum. Fantasie oder Erfindung war es jedenfalls nicht. Ich erinnere mich sehr gut. Es war ein klarer, stiller Herbsttag. Gegen Abend. Der Park mit seinen gewaltigen Bäumen und weiß schimmernden Statuen schlummerte im windlosen Schweigen. Abseits auf einer Bank saß eine Frau. Elegant, im grünen Samtkostüm. Ihr kühn geformter Hut mit dichtem Schleier verbarg das Gesicht teilweise. Ich fragte, ob sie etwas dagegen habe, wenn ich Platz nehme. Sie schüttelte den Kopf. Wir hatten einige Minuten gesessen, ohne miteinander zu sprechen. Da begann die Frau zu weinen, heftig und außer sich, wie in Todestrauer. Ich fragte, ob ich helfen könne. Doch entweder hörte sie nicht, oder aber sie verkannte meine gute Absicht. Das dumpfe Schluchzen ließ langsam nach. Sie flüsterte sich etwas zu, offenbar in einer fremden Sprache, fasste sich, ordnete ihr Kleid und ging mit abgewandtem Gesicht. Schon war sie zwischen den Bäumen verschwunden. Die Sonne stand nun sehr tief und färbte die Statuen und dunklen Baumstämme. Das satte Grün war schwer und mit rotem Schimmer übergossen. Die Wasser des Flusses wurden dunkel, strömten schnell und lautlos dahin, mit plötzlichen Wirbeln, kleinen weiß schäumenden Wellen. Ich fand eine alte Holzbrücke und stieg eine steile, feuchtglatte Treppe hinab. Nun war ich auf gleicher Höhe mit der Oberfläche des Stromes. Tiefes, schwarzes Wasser, das sich erschreckend gemächlich bewegte. Nur einen Fingerbreit unter der Mole. Eine altertümliche Mauer wuchs aus der Tiefe. Rostige Eisenringe in ihrem Gestein. Nach oben hin blutrot von der untergehenden Sonne. Ich fror jetzt und konnte doch diesen Ort nicht verlassen. So blieb ich stehen, ganz nahe dem dunklen, öligen Wasser, während unmerklich das Licht in dunstigem Dämmer verlosch. Es gab nun keine Tränen mehr, keinen Trost, keine Umkehr, auch keine Spannung oder gar Angst. Ein kleines gleichmütiges Staunen nahm ich wahr. Und es sprach zu mir mit nüchterner Stimme: So also ist es. Hier ist meine endgültige Wahrheit. Und diese Wahrheit ist nichts. Die Wahrheit ist nichtig. Ich wollte das laut vor mich hin sagen, aber ich war verstummt und dachte dann, ich sei vermutlich tief in einem Traum. Eure königliche Hoheit, liebe, verehrte Freunde, herzlich willkommen bei unserer kleinen Theater- und Musikveranstaltung. Ich kann gar nicht sagen, wie unaussprechlich es mich freut, dass so viele vom diplomatischen Chor meinem Ruf gefolgt sind. Zugleich kann ich voller Stolz das nicht unansehnliche Ergebnis unserer Bemühungen vorweisen. Der Basar, unser Tanzwettbewerb, Herrn Carusos Auftritt und das kleine Divertissement des Abends haben uns eine Geldsumme eingebracht, die unsere kühnsten Hoffnungen weit übertrifft. Hinzu kommt das großzügige und edelmütige Geschenk das eure königliche Hoheit zur Verfügung gestellt haben. Und so können wir uns in diesem Jahr mit ganzer Kraft für unsere notleidenden Kleinen in den Elendsvierteln der Großstadt einsetzen. Mein Mann, wo bist du, lieber Alfred? Ah, da. Er ist so schüchtern. Mein Mann wird demnächst die verschiedenen Beträge im Einzelnen zusammenstellen und das Resultat jedem unserer warmherzigen Mäzene zusenden. Und nun, meine lieben Freunde, nun zum Höhepunkt des Abends, den ich in aller Bescheidenheit und mit einer Kühnheit, die in umgekehrtem Verhältnis zu meinem Talent steht, selbst zu Papier gebracht und teilweise auch zu komponieren gewagt habe. Ich nehme also hier am Flügel Platz und befehle dem Vorhang, er möge sich heben oder vielmehr zur Seite gehen. Flötenspiel des dämmernden Morgens über einer archaischen Landschaft. Junge Edelleute und Jungfrauen warten unter dicht belaubten Bäumen auf den Sonnenaufgang. Sie haben im weichen Grase geruht, keusch einander im leichten Schlummer umfangen. Erlauben Sie mir bitte hier eine kleine Erklärung. Im 15. Jahrhundert in Brabant war es Sitte, dass junge Männer und Frauen eine einzige Sommernacht lang auf den Wiesen vor der Stadtmauer zueinander kamen. Diese eine Nacht, die Nacht heiterer Spiele, heißer Lippen, fiebriger Wangen und bitterer Tränen. O Jugend, Schönheit, Reinheit, Hoffnung, Leidenschaft und Verzweiflung. Ich bin eure gute Fee. Ich behüte euch und ich beschütze euch. Nichts Unreines soll euch in diesem Morgengrauen widerfahren, meine Kleinen. Nicht niedrige Gedanken, nicht grobe Schmach oder zweideutiges Scherzen eure Freude trüben. Ich halte meine Hand über euch. Ich liebe euch. Eure Leidenschaft ist mein Labsal. Wohin gehst du, Alfred? Ich sehe dich sehr wohl. Und wo ist Marianne? Wer jetzt sprachlos den Mund aufreißt, hat doch gewusst, da Frau Marianne Feuerkampf mit Professor Egermann kopuliert. Ihr habt es alle gewusst, gewispert, gegrinst, weil ihr denkt, dass ich alt und blöd bin. Es geschieht mir schon. Loslassen! Ich will sie nicht töten. Los, verdammt! Ich bring sie nicht um. Ich will ja bloß einen Denkzettel verpassen, der verfluchten Hündin. Was ist denn passiert? Alfred! Das ist doch nicht dein Ernst. Du tust nur so. Willst du mich erschrecken? Alfred! Alfred! Er ist tot. Bringt mich weg. Helft mir. Anna, hilfst du mir mit dem Kleid? Da hat sich was festgehakt. Wie sehe ich denn aus? Schwarz steht mir, glaube ich. Stimmt's, Anna? Ach, Anna, es ist einfach entsetzlich. Nein, Beherrschung. Ich muss mich zusammenreißen. Onkel Oskar, ich bin soweit. Nein, gehen wir lieber Arm in Arm. Anna, gehen Sie ruhig ein paar Schritte hinter mir, falls mir auf einmal schwach wird, meine ich. Das Riechfläschchen hast du doch. Gut, gehen wir. Ja, ja, Onkel Emil, mach die Tür auf. Oh Gott, so viele Leute. Und eine Hitze. Ein Gestank. Was riecht denn hier so widerlich? stinkt, Alfred. Das ist doch nicht möglich. Wenn Marianne diese Nutte die Stirn gehabt hat, herzukommen, erschlage ich sie. Patsy ist da. Was hat die denn an? Ihre falschen Zähne glitzern in der Sonne. Wie scheußlich. Es widert mich an. Die hätten den Sarg zunageln sollen und die Leiche sofort nach der Einbalsamierung in die Kapelle schaffen. Was haben sie mit dir gemacht, Alfred, Ärmster? Haben sie dir mit Watte die Wangen ausgestopft? Das sieht ja bescheuert aus. Du hast so ein fremdes Lächeln um die Lippen. So hast du doch dein Lebtag nicht gelächelt. Jetzt erwarten alle, dass ich dich auf die Stirn küsse. Ich bring das nicht fertig. Gott, dieser Gestank. Die Fliegen. Diese Hitze. Wie du eventuell siehst, mein lieber Alfred, bin ich ganz ruhig. Äußerlich, wie du eventuell hörst, Alfred, ist meine Stimme völlig ruhig. Ich muss allerdings dauernd schlucken, weil mir von deinem Duft übel wird. Noch nie habe ich vor der Majestät des Todes gestanden, dem unlösbaren Rätsel. Mein lieber Alfred, du warst ein Lackaffe, ein Schinder. Und nun hat der Tod dich in ein Rätsel verwandelt. Ich weiß, man gibt mir die Schuld an deinem Tod. Nein, lass mich, Onkel Oskar, stör mich nicht. Ich spreche zu meinem Mann. Zum ersten Mal in unserer fast 20-jährigen Ehe muss er mir zuhören. Mein Onkel Emil, bleib, wo du bist. Ja, dann auch, steht ja still. Es wird mehr als peinlich. Ihr habt es so gewollt, auf Knien habe ich gebeten, mich mit diesem Anblick zu verschonen. Keiner hat sich um mein Flehen gekümmert. Tiefe. Weite, Ungeheuerlichkeit, Abgrund, Totalität. Nie lässt sich das geheime Ausmaß all dessen mitteilen, nicht in Worten und nicht in Taten. Wenn ich meinen Speichel nicht immer hinunterschlucken, sondern ihn dir ins Gesicht spucken würde, das wäre eine blasse Demonstration dessen, was ich wirklich mit dir machen möchte. Da liegst du, elegant im Frack mit den netten Lackschuhen, gekämmt und versnoppt wie immer. Dein Grinsen ist blöd. Geschieht dir schon recht. Könntest du dich jetzt sehen? Eventuell kannst du das ja. Es wäre dir schauervoll peinlich. Dein ewiges Lächeln. Es war nie blöd, lieber Alfred, nie dumm, oh nein, bewahre. Dein ewiges Lächeln, stets charmant, boshaft, grausam, höhnisch und von oben herab. Manchmal habe ich mich gefragt, ob du denn je gelebt hast, ob du nicht längst tot warst, bevor du gestorben bist. Armer Alfred, ein bisschen Mitleid habe ich schon. Mit Entsetzen denke ich daran, dass du immer nur du sein musstest. Der Alfred, ein für alle Mal dazu verurteilt, dich mit deiner fürchterlichen Rolle abzuschleppen. Nun sehe ich es, hilflos, wie du da liegst. Ein Opfer der Balsamierungskunst, nun sehe ich. Man hätte dir die Maske leicht vom Gesicht reißen können. Es wäre interessant zu wissen, Alfred, was sich hinter dieser Maske verbirgt. Alfred, Ich reiß dir die Maske ab. Zeig dein wahres Gesicht. Sieh doch das Abendlicht auf dem schneebedeckten Matterhorn. Und die Wolke da, wie ein Hauch steigt sie aus der roten Bergwand. Ist das nicht überwältigend, Anna? Sag, dass du auch überwältigt bist. Hätte solche Reise machen zu können, wahrhaftig großzügig von Onkel Oskar und Onkel Emil, diese Einladung ins Erholungsheim nach Lugano. Alfred hat immer gesagt, Onkel Emil sei so geizig. Finde ich überhaupt nicht. Das Sanatorium soll wahnsinnig teuer sein. Ein echtes Luxushotel. Ärzte gibt es, Krankenschwestern, allerhand Bäder und sonstige Behandlungen, falls man Lust hat, sich für die Gesundheit zu interessieren. Anna, meine liebe Gute, freust du dich denn nicht? Ein paar Monate in diesem Kurheim nur faulenzen und uns von charmanten Männern den Hof machen lassen. Hast du übrigens die beiden Herren im Abteil neben angesehen? Was für schöne, interessante junge Männer. So gut gekleidet und wohlerzogen. Vielleicht werden wir schon bald mit ihnen Bekanntschaft machen. Skål, Anna! Als ich klein war, hatte ich Angst im Tunnel. Jetzt nicht mehr. Jedenfalls nicht so arg. Nun sind wir tief in einem Berg. 2000 Meter hoch türmt er sich über unseren Köpfen. Ich muss lachen, wenn ich an die letzten Wochen denke. Dabei war alles so traurig. Verstehst du, was in mich gefahren ist, als ich den armen Alfred aus dem Sarg ziehen wollte? Fast hätte ich ihm die Ohren abgerissen. Wenn er nun auf einmal als Geist auftauchen würde, das wäre doch was. Meinst du nicht? Spiritistische Sitzungen machen mir einen Riesenspaß. Einmal bin ich als Medium aufgetreten. Ich muss bestimmt ein ungewöhnlich reich begabter Mensch sein. Damit will ich jetzt nicht angeben. Ich stelle nur ganz objektiv fest, dass ich ein Glückspilz bin. Eines Tages werde ich von meinen Gaben auch Gebrauch machen. So viel steht fest. Ich warte auf meine Berufung, weißt du? Meine kleine Anna. Ich werde Gottes Hingebungsvoll. Die Gnade der Selbstvergessenheit wird mir zuteil, weil ich in Gottes Plan eingeschrieben bin. Entsetzlich, jetzt werde ich richtig bombastisch. Skål, Anna! Wir trinken alles aus, ja? Eine ganze Flasche ist schon leer. Ich glaube, ich lebe mich ein bisschen hin. Ich bin auf einmal so müde. Meinst du, das ist der Champagner? So. Ja, das tut gut, mein liebes Kissen. Und die warme Decke. Du bist ein guter Mensch, meine kleine Anna. Du bist meine treue Freundin und ich die deine. Hast so viel Geduld mit deiner dummen alten Victoria. Ja, doch, ich werde langsam alt. Davor muss man nicht die Augen verschließen. Das schreckt mich kein bisschen. Ich schlaf schon fast. Ich schlaf schon. Ach, können wir nicht ein Fenster aufmachen? Unerträglich, diese Hitze. Die Aussicht ist nicht besonders erfreulich, kann man nicht behaupten. Nein, verzeihen Sie mir, mein Herr, keine körperliche Annäherung. Das lasse ich nicht zu. Da staunen Sie wohl. Sie denken, eine Frau, die einem fremden Mann auf einer Parkbank Annäherungsversuche gestattet, so eine Frau hat sich schon kompromittiert. Sie meinen, körperliche Vereinigung sei die logische Konsequenz dieser Handlungsweise. Nein, behalten Sie das Jackett an. Bitte, ich bitte Sie inständig, knöpfen Sie die Hosen zu. Skål. Oder Prost, mein Herr. Wie immer Sie nun heißen. Setzen wir uns hier aufs Sofa. Und vertreiben wir uns ein wenig die Zeit mit angenehmer Unterhaltung? Nein, sage ich. Nein, fassen Sie mich nicht an. Jetzt haben Sie mir mit Ihren verschwitzten Händen einen Fleck auf die Bluse gemacht. Meine arme, unschuldige, weiße Bluse. Vielleicht wäre immer verdorben. Sie möchten sicher gern wissen, warum wir hier zusammensitzen in einem dreckigen Schweizer Hotelzimmer. Sie, ein simpler, bierstinkender Arbeiter aus der Unterschicht und ich, eine Dame von Welt. Was wollte ich doch sagen? Ach ja, Sie wünschen eine Erklärung für unser von mir initiiertes Beisammensein. Ich bin Schauspielerin. Ich soll die Hauptrolle in einem neuen Schauspiel von Gerhard Hauptmann kreieren. Da spiele ich eine zerlumpte Arbeiterfrau, verheiratet mit einem bedauernswerten Weber, ein fürchterlich ordinärer Mann, der sie misshandelt, betrügt und ununterbrochen schwängert. Auf der ersten Probe fiel mir plötzlich ein, dass ich noch nie mit einem Arbeiter gesprochen, noch weniger gewissermaßen ihn gerochen habe. Ich erkannte dies klar als ernsthaften Mangel an Erfahrung. Schauspielerin sein heißt unentwegt die Identität wechseln. Pardon, man darf nie man selbst sein, soll dauernd wer anderer sein, als man ist. Das hat natürlich seinen Reiz. Wer wollte nicht seinem melancholischen Ich entfliehen? Wer möchte denn nicht seinen Alltag vergessen? Bitte, bitte rauchen Sie nur in meiner Gegenwart. Ich rauche nicht, finde es unästhetisch, ich meine unschön. Was meine Person angeht, freilich nur. Ach, Ihre Hässlichkeit ist wirklich enorm, mein Herr. Sie sind ja von Natur aus abstoßend. Ich verstehe vollkommen. Samstagnachmittags, wenn die Arbeit in der Fabrik beendet ist, gehen Sie in die Kneipe, Bier trinken mit Ihren Kollegen und dann suchen Sie sich im Park eine Zufallsgenossin fürs Bett. Sie berauschen sich des Weiteren und fallen zuletzt über Ihre arme Frau her. Abscheulich. Haben Sie nie daran gedacht, dass Sie sie mit einer widerlichen Krankheit anstecken könnten? Was grinsen Sie? Mach ich Witze? Meine Frisur drückt mich. Entschuldigung, ich nehme mal die Kämme und Nadeln heraus. Gebe meinem Haar die Freiheit wieder. Meine Bluse ziehe ich auch aus, glaube ich. Es ist entsetzlich warm. Ich glaube, ich halte mal meine Arme ins kalte Wasser. Würden Sie so freundlich sein und die Karaffe auf die Kommode heben? Danke. Ja, so. Ah, oh, ist das wunderbar. Und ein sauberes Handtuch ist auch da. So, jetzt ist mir besser. Zeit für ein Gläschen Wein. Das Eis ist in der Hitze fast geschmolzen, die Flasche ist aber immer noch kalt. Darf ich Ihnen einschenken, mein Herr? Na, dann wollen wir mal anstoßen. Lassen Sie uns auf den Ruhm der Arbeit trinken und schließen wir die Mühen der Bühnenkünstlerin und die des Handwerkers in unseren Trinkspruch ein. Prost, mein Herr! Ich gestatte Ihnen nun, Jackett und Krawatte abzulegen. Ja, ja, genieren Sie sich nicht. Im täglichen Leben sind Sie doch sicher ein gänzlich schamloser Mensch. Liederlichkeit und Brutalität sind Ihnen ja ins Gesicht geschrieben. Sie sind schlimmer als ein Tier. Ein Tier, und sei es noch so abscheulich, besitzt die selbstverständliche Unschuld der Natur. Sie aber haben Ihren Ursprung besudelt, Ihr Leben vertan. Kommen Sie mir nicht mit Ausflüchten. Ihre elende Kindheit, Ihre armen Eltern und die dreckige Sackgasse, in der Sie aufgewachsen sind. Jeder Mensch trägt Gott in sich und jeder Mensch hat die Möglichkeit, aus seinem Leben etwas Großes und Schönes zu machen. Ihr, mit eurem Neid auf uns, die Bessergestellten, ihr erbärmlichen Revolutionäre, theatralische Anarchisten, ich verachte euch. Ihr also, ihr wollt eines Tages die Welt besitzen. Die arbeitende Masse bringt das Paradies auf die Erde herunter. Das Paradies, wo keiner besser ist als der andere, wo alle gleich sind, wo Licht und Gerechtigkeit herrschen. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Einfalt. Jetzt muss ich Ihnen was sagen, was Sie erstaunen wird. Hören Sie mir gut zu. Ich bin gar keine Schauspielerin. Es geht mir gar nicht darum, eine Rolle zu studieren. Ich bin eine gemütskranke Frau, abgehauen vom Hospital. Sie wundern sich über meine Eleganz, ja, verstehe ich. Es ist doch ganz einfach. Dies ist eins der besseren Ihren Häuser. Die Patienten dürfen ihre eigenen Kleider tragen. Es ist eine Art Luxushotel. Den schönen Park freilich umgibt eine unüberwindliche Mauer. Die Tore sind verschlossen. Wächter patrouillieren. Frag mich nicht, wie es mir gelungen ist, meinen Verfolger zu täuschen. Für meine Beleidigungen bitte ich um Vergebung. Die gehören zu meiner Krankheit, wissen Sie, ich will nichts Böses. In mir ist eine Wut, verbrennt hier drin im Bauch. Verzeihen Sie mir, wenn ich dumm und störrisch bin. Ich sehe ja, Sie sind ein guter Mensch. Sonst hätte ich doch nie gewagt, Ihre freundliche Einladung anzunehmen. Sie sind mitfühlend, klug und traurig, das sehe ich. Ihre Brille ist zu stark. Ich nehme sie mal ab. Oh, ist Ihr Blick schön. Und wie zart Ihre Haut ist. Dabei sind Sie doch ständig draußen in Wind und Wetter. Armes Menschlein, hast es schwer. Ich sehe das. Glaubst du alles, was ich hier erzähle? Ist das die Möglichkeit? Ich lüge doch die ganze Zeit. Während unseres ganzen Beisammenseins habe ich nicht ein wahres Wort gesagt. Weißt du, was ich bin? Ich bin eine dreckige Nutte. Eine Nutte. Das ist die Wahrheit. Mach mit mir, was du willst. Du musst nur bezahlen. Mal sehen, was du da in der Brieftasche hast. Nein, lass mich doch. Keine Angst, ich nehme dir nichts weg. Ich verspreche, du wirst mit meinem Dienst nicht unzufrieden sein. Siehst du, ich nehme mir ein Scheinchen, das allerkleinste. Bitte, kannst deine Brieftasche wieder haben. Gewöhnlich ist es nämlich so, wir sind gerade eben im Bett. Schon setzt mein Zufallsbeschützer die Brille auf und kramt in der Nacht die Schublade nach seiner Brieftasche. Er holt ein Bündel Scheine heraus und sucht lange nach einem, nicht zu groß und nicht zu klein. Den gibt er mir. Ich ziehe das Nachthemd über die Brüste. Er legt sich auf mich. Das macht ihm viel Vergnügen, weil ich besonders willig bin und ganz weich, wo er mir doch das klitzekleine Scheinchen gegeben hat. Soll ich mich ausziehen? Oder geht's auch so? Ich benutze nun mein Schreibheft. Es ist von Janosch, einem unserer Pfleger. Wir haben viele Pfleger, meist ältere Frauen, sehr streitsüchtig und unfreundlich. Janosch ist soweit ganz nett. Er sucht sich Lieblinge unter den Patienten. Zurzeit bin ich sein Liebling und erfreue mich gewisser Vergünstigungen. Dieses Schreibheft ist eine Vergünstigung. Seit ich Professor Jacobi einen Brieföffner in den Hals gestochen habe, habe ich endgültig die Grenze des Erlaubten überschritten. Aus diesem Grunde hat man mich in eine unruhige Abteilung verlegt, in ein großes Haus hinter dem Berg. Es liegt zum Wald hin. Um diese Zeit im Jahr sieht man nie die Sonne. Es regnet und schneit den ganzen Tag. Wir sind 38 Patienten in meiner Abteilung, in zwei großen Zimmern, in der geschlossenen Abteilung, einem Schlafsaal und einem Aufenthaltsraum. Alle Möbel sind festgeschraubt. Die Fenster mit groben Netzen verhängt. Die Toiletten sind immer beschmutzt. Wasch- und Bademöglichkeiten sind begrenzt. Das Essen ist zwar reichlich, doch von schlechter Qualität. Man wird fett und einem wird schlecht, wenn man nicht aufpasst. Einige Patienten sind unruhig, schreien und weinen stundenlang. Andere wieder wollen sich prügeln und toben. Überall ist es schmutzig, sehr schmutzig. An den Uringestank gewöhnt man sich nur schwer. Winternachmittage können ziemlich bedrückend sein. Die Nacht kommt früh, weil unsere Fenster nach Norden gehen. Die Deckenbeleuchtung, Klammer auf, elektrisch, Klammer zu, ist spärlich. Professor Jacobi macht ab und zu seine Runde. Man weiß nie, wann er auftaucht. Er trägt immer noch einen Streckverband um den Hals und ist heiser. Manchmal kommt er zu mir und schaut mich an. Nicht unfreundlich. Vereinzelt versuche ich, an mein früheres Leben zurückzudenken. Oder wie ich dieses eigentümliche, vogelgleiche Dasein nun nennen soll, das meiner gegenwärtigen, eher wirklichkeitsangepassten Existenz vorausging. Ich würde gern verstehen, was ich falsch gemacht habe. Ich stelle mir 100 Fragen, die ohne Antwort bleiben, weil die Spritzen sofort alle Fragen gleichgültig machen, um nicht zu sagen lächerlich. Zuweilen frage ich mich, ob ich überhaupt von hier weg will. Ein Dasein wie dieses kann selbstverständlich auch seine angenehmen Momente haben. Man darf es nur nicht mehr mit etwas anderem vergleichen. Ich denke da zum Beispiel an jene Tage, wo wir gebadet werden, wo wir Haare waschen dürfen, wo wir saubere Unterwäsche und Strümpfe anziehen, wo wir das Sonntagskleid tragen dürfen. Dann ziehen wir auch saubere Laken auf die Betten. Abgesehen davon, dass sie feucht sind, nach Schimmel und Waschmittel stinken, ist das schön. Ich habe einen Arzt gefragt, wie lange ich schon eingesperrt bin. Und er hat gesagt, wie ich aus meinen Aufzeichnungen ersehe, sind Sie etwa 9 Jahre bei uns, Frau Egermann. Aus natürlichen Gründen gibt es in unserer Abteilung keine Spiegel. Man kann sich selbst also nicht sehen. Eines Tages, als ich gebadet und das Haar gewaschen hatte, kam Janosch mit einem seltsamen Gesichtsausdruck auf mich zu. Er hielt die Hand auf dem Rücken und fragte, ob ich neugierig sei. Ohne die Antwort abzuwarten, hielt er mir eine kleine Spiegelscherbe vors Gesicht. Ich stand mit dem Rücken zum Fenster. Im Spiegel erschien das Tageslicht. Lange starrte ich auf das, was sich mir da zeigte. Spürte einen Schrei sich im Innern bewegen. Konnte ihn wegen der Spritzen aber nicht herausbringen. Vielleicht war das ja auch gut so. Was ich sah, war kaum noch ein Gesicht. Ich hob die Hand und drehte den Spiegel weg, sagte aber nichts, weil mir das Sprechen mittlerweile so schwer fällt. Ich bin darüber nicht besonders unglücklich. Eher lächle ich insgeheim und denke, dass ich ununterbrochen geredet habe, als ich noch in der Lüge lebte. Nun, da ich wahrscheinlich in der Wahrheit lebe, habe ich Sprachschwierigkeiten. Ich führe mein heimliches Tagebuch weiter. Auch wenn ich schon längst jede Vorstellung von Tagen, Monaten und Jahren verloren habe, gibt mir das Schreiben trotz allem die Illusion von Zeit und Haltepunkten im Raum. Eines Tages hat man uns infiziertes Essen gegeben. Die meisten wurden sehr krank. Ich hatte nicht gegessen und mich gerettet. Die Ärmsten, sie spuckten Galle und klebrigen Schleim. Bald war das Zimmer mit einer stinkenden Masse bedeckt. Pfleger und aus anderen Abteilungen hinzugerufenes Personal versuchten einzugreifen, wurden jedoch in das unfassliche Chaos mit hineingezogen. Mancher lag schon ohnmächtig auf seinem verschmutzten Bett. Andere warfen sich gegen die Fensternetze oder schlugen sich an den festgeschraubten Tischen blutig. Klares, eisiges Schneelicht stand im Raum, ruhige, erbarmungslose Helligkeit. Ich war auf eine der Fensterbänke geklettert und hielt mich am Netz fest, drückte meine Stirn gegen das harte Eisen und sah unverwandt zu den schneebedeckten Bäumen hin. Im Wald ist dunkel. Weit drinnen meinte ich, eine Buche wahrzunehmen. Sie trug noch ihr Laub. Die Blätter waren nicht einmal gelb. Indem ich all meine Aufmerksamkeit auf diesen Baum versammelte, indem ich mich zum Schweigen des Waldsaums hinausdehnte, überlebte ich den unwirklichen Wahnwitz, der hinter meinem Rücken tobte. Ich hielt mich am Fenster geklammert mehrere Stunden lang, bis es Abend wurde. Da war der Sturm abgeflaut. Man trug die Kranken auf Tragen fort. Gummischläuche wurden hereingezogen und man begann dampfendes Wasser und Desinfektionsmittel auf Boden und Wände zu spritzen. Janosch nahm mich bei der Hand, führte mich eilends und unfreundlich durch einen langen Flur und eine Treppe hinauf. Er öffnete eine Tür, schob mich in ein ziemlich großes, grün gestrichenes Zimmer mit 6 Betten, Schränken, einem hohen Gitterfenster, schloss ab und ging. Ich setzte mich auf einen Stuhl. Nach einer Weile wagte ich mich umzuschauen, dachte zuerst, das Zimmer sei leer, dann entdeckte ich hinter einem der Schränke eine zusammengekauerte Gestalt. Ein Mädchen, klein, höchstens 11, 12 Jahre alt. Ihr schwarzes Haar war sehr kurz geschnitten, das Gesicht blass und unregelmäßig, große Nase und braune Lippen. Ihre Augen waren bläulich, die Augenlider geschwollen und entzündet, als hätte sie geweint. Sie war im Anstaltskittel. Wie heißt du? Wie alt bist du? Warum fürchtest du dich? Hab keine Angst. Komm, setz dich hier aufs Bett. Jetzt können wir uns sehen im Licht der Laterne vor dem Fenster. Du magst nicht mit mir sprechen. Du kannst nicht. Bist stumm, taubstumm. Du verstehst, was ich sage, kannst von meinen Lippen lesen. Früher einmal hieß ich Victoria. Das passt aber nicht mehr. Wie heißt du? Schreib deinen Namen an die Wand. Deinen Namen. Hast du keinen Namen? Wie alt bist du? Schreib es an die Wand. Weißt du es nicht? Du bist so klein und dünn. In deinen Augen meine ich aber zu lesen, dass du schon lange lebst. Bist du ganz allein hier in diesem entlegenen Zimmer? Warum so allein? Schreib es an die Wand. Ich verstehe nicht. Was schreibst du da? Prinzip? Ein Prinzip? Principessa? Ich verstehe. Du bist eine königliche Person, eine Fürstin. Da musst du so abgeschieden leben. Ist es so? Naja, rätselhaft ist das schon. Die Lampen vor dem Fenster gehen aus. Die Dämmerung ist da. Ein Gewitter kommt. Das Licht ist so wunderlich. Mein Herz klopft wie wild, spürst du? Vielleicht ist das der jüngste Tag. Und siehe, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack und der Mond ward wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch. Keine Angst, das habe ich nur irgendwann einmal vor langer Zeit gelesen. Was versteckst du da in der Hand? Willst du mir etwas geben? Ein Karneol. Nicht größer als ein Blutstropfen. Den schenkst du mir. Du bist müde, schläfst schon fast. Komm, wir wollen uns hier aufs Bett legen. Wir decken uns zu, dann frieren wir nicht. Jetzt haben wir es gut. So ist es gut. Soll es nur stürmen, so viel es will, das macht nichts. Der Himmel kann entweichen wie ein zusammengerolltes Buch. Macht auch nichts. Wenig später werde ich von den Pflegern geweckt. Das Mädchen, das in meinen Armen schlief, ist verschwunden. Sie bringen mich auf die Abteilung zurück. Der Gewittersturm schlägt Regen und Schnee gegen die vernetzten Fenster. Die Kranken stehen oder sitzen da, eingeschlossen in ihre undeutlichen Träume. Manche liegen wie erloschen auf ihren Betten. Eine Krankenschwester kommt mit der täglichen Spritze. Sie geben mir eine Schüssel mit dampfender Grütze und ein Stück Brot. Ich sitze ganz still, lange. Dann glaube ich mich nicht mehr beobachtet, öffne vorsichtig meine Faust und schaue den roten Stein an. Was hast du da? Einen Karneol. Ein schöner Stein. Darf ich ihn mal haben? Ja, sicher. Hat ihn dir jemand gegeben? Ja. Ein schöner Stein. Ja. Er wärmt die Hand. Fühl mal. Fast kann man sich einbilden, er gibt Wärme. Du musst ihn verstecken. Ja. Unser Waldspaziergang ist abgesagt. Das Wetter ist nicht danach. Und viele sind noch geschwächt. Von der Vergiftung. Im Abendstudio auf NDR 3 hörten Sie als deutsche Erstsendung das Hörspiel »Eine Seelenangelegenheit« von Ingmar Bergman. Aus dem Schwedischen übersetzt von Renate Bleibtreu. In der Rolle der Viktoria hörten Sie Christa Berndl, die alte Frau sprach Andrea Groske. Musik Klaus Banzner und Meredith Monk. Toningenieur Johannes Carstens, Technik Christina Ocker, Regieassistenz Vera Wildgruber, Regie Ulrich Heising.